Professor Reinhardt, magari deve partire già. E poi darei la parola al professor. Quindi adesso diamo la parola però per una comunicazione, quindi per un quarto d'ora al professor Margreiter, poi facciamo una pausa di una decina di minuti e poi riprendiamo con la relazione del, del professor Benedikt. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Ja, jetzt spricht für eine Viertelstunde. Ja, gut. Gut. Ja, also. Sie haben ja. Meine Damen und Herren, mein Thema lautet das Sein des Denkens und der transzendente Gott. Ich will in den folgenden 15 Minuten versuchen, eine der jüngsten aus der Position einer christlich-theistischen Philosophie erfolgenden Heidegger-Interpretationen im Umriss darzustellen und auch zu kritisieren, eine Interpretation, die nicht wie Lotz, Max Müller und Welte den transzendenten Gott in einem hermeneutisch spekulativen Fortschreiben aus dem heideggerschen Text herauslesen bzw. entwickeln, sondern in klarem Gegenzug zu Heidegger bei diesem ein Ungedachtes feststellen will und sowohl Heidegger wie auch dem Positivismus ein theistisches Ontologiekonzept als Alternative gegenüberstellt. Es handelt sich um eine soeben an der Theologischen Fakultät der Universität Salzburg in Verhandlung befindliche Habilitationsschrift mit dem Titel »Das Sein des Denkens zum Verhältnis von Natur und Geist in der Ontologie Heideggers und in der künstlichen Intelligenzforschung«, deren Schlusskapitel etwas umgearbeitet, auch in der letzten Festschrift für Emmerich Koret erschienen ist. Der Autor, Karl Leidlmeier, ist mit kleineren philosophischen Arbeiten ausgewiesen und beruflich seit einigen Jahren in der Computerarbeit tätig. Dass seine Gegenüberstellung von Heidegger und künstlicher Intelligenzforschung zuletzt auf eine Rechtfertigung des transzendenten Gottes hinausläuft, mag fürs Erste überraschen. Und ich sage auch gleich vorweg, dass ich mich als alter Heide und Agnostiker einer solchen Konklusion nicht anschließen will. Doch scheint mir ein Durcharbeiten der Überlegungen Leidlmeiers in mehrfacher Weise von Interesse zu sein. Durch die wechselseitige Erhellung der philosophischen Fragestellungen in der künstlichen Intelligenzforschung einerseits und der heideggerschen Philosophie andererseits erscheinen erstere, lebensweltlich vermittelt, in einem klärenden phänomenologischen Licht und erweisen sich Heideggers frühe Fundamentalontologie und späte Technikphilosophie, die Leidlmeier in eindringlicher Weise, nämlich über die Thematik des Mann, interpretativ miteinander verbindet, von unerhörter Aktualität. Sie geben nämlich eine Erklärungsfolie dafür ab, warum die technizistische Utopie der künstlichen Intelligenzforschung, sofern diese vom Paradigma der Physical Symbol System Hypothesis bestimmt war, scheitern musste, wie das übrigens Hubert Dreyfus schon vor Jahren vorausgesagt hatte, und warum das neue Paradigma des Konnektionismus, auch wenn es technisch nicht realisierbar sein sollte, zumindest die richtige Fragestellung aufweist, die nach der adäquaten Beziehung von Technik und Lebenswelt. Der von Heidegger vollzogene Rekurs auf die Lebenswelt, so richtig er in seiner antipositivistischen Stoßrichtung auch ist und so sehr er darin den Intentionen des Konnektionismus entgegenkommt, führt laut Leidlmeier freilich dann auch in die Sackgasse einer quasi deutsch-idealistischen Allvermittlung zur Immanenz eines reinen Relationengefüges, dass die Widerständigkeit und Uneinholbarkeit sowohl der Welt der Ontik wie des transzendenten Gottes nicht mehr wahrnimmt. Folgt man dieser Interpretation, dann bietet Heideggers Denken, trotz aller Experimentalvorstellungen von gottenden, göttlicheren, kommenden, ganz anderen und zur Rettung befohlenen Göttern keinen theistischen Ansatz, zumindest nicht im christlichen Sinn, sondern ist vielmehr dessen rhetorisch und pantheistisch verbrämte Negativfolie. Neopaganismus ist dann freilich ein Etikett, das meines Erachtens mehr verdeckt, als es das Verständnis klären hilft. Dies ist nun freilich erst der Schluss, der Ausblick gewissermaßen der Heidegger-Interpretation Leidlmeyers. Diese steht weitgehend im Kontext seiner Auseinandersetzung mit der Leitfrage der künstlichen Intelligenzforschung, nämlich der nach der möglichen maschinellen Simulation und Substitution des menschlichen Geistes, das heißt nach dessen möglicher Vergegenständlichung, Verfügbar und Machbarkeit. Diese Frage hat unter anderem mit drei methodischen Schwierigkeiten zu kämpfen, die bei Heidegger alternativ thematisiert werden, mit dem Repräsentationsproblem, dem Außenweltproblem und dem Problem der Subjekt-Objekt übergreifenden Einheit der Erfahrung. Heideggers existenziale Bestimmungen des Inseins und Mitseins, seine These, dass wir immer schon bei den Dingen seien, erklären die drei genannten und ineinander verschränkten Probleme für obsolet. In diesem Zusammenhang ist der in den letzten Jahren in der künstlichen Intelligenzforschung vor sich gegangene Paradigmenwechsel hin zum Konnektionismus von Bedeutung. Während das Physical Symbol System Hypothesis Paradigma, das bis vor kurzem leitend war, auf technizistische Symbolkonstruktionen im Sinn totaler Manipulierbarkeit und Steuerbarkeit ausgerichtet war und völlig dem Wesen dessen entspricht, was der späte Heidegger unter dem Titel Kybernetik abhandelt, trägt das neue Paradigma des Konnektionismus der heideggerschen Kritik Rechnung, ja, könnte sich gewissermaßen auf Heidegger berufen. Entgegen der mechanistischen Ansicht, Denken sei im Grunde genommen nichts anderes als das Befolgen formaler Regeln bzw. regelgeleitete Symbolverarbeitung, will der Konnektionismus zu subsymbolischen, lernfähigen Systemen gelangen, die die konkrete und totale Realität der lebendigen Erfahrung berücksichtigen und kontingent in ihr mitspielend und nicht mehr darauf fixiert, das Ganze dieses Spiels zu überblicken und zu beherrschen, gewissermaßen als in der Welt sein, dem Leben selbst entsprechen. Freilich bleibt eine solche Intention methodologisch höchst problematisch. Es fragt sich, ist der Konnektionismus tatsächlich der entscheidende Schritt der künstlichen Intelligenz zur Repräsentation der erfahrbaren Lebenswelt oder eben doch nur eine Utopie, die auf eine unzulässige Entgrenzung des Wissenschaftsbegriffs setzt, der nicht mehr plan- und instrumentalisierbar als Wissenschaftsbegriff dysfunktional wird. Auf der Ebene grundlagentheoretischer Reflexion ist der Konnektionismus jedoch, auch wenn er in absehbarer Zeit zur regulativen Idee verblassen sollte, ein entscheidender Fortschritt in der künstlichen Intelligenzforschung. Es geht um das Ablegen alter positivistischer und technizistischer Vorurteile, um ein neues Überdenken des Naturgeist- Mensch-Maschine-Verhältnisses und um die Möglichkeit einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit der Fachphilosophie, speziell der Hermeneutik und Phänomenologie. Diese interdisziplinäre Auseinandersetzung wird in Leidlmeyers Arbeit erheblich vorangetrieben. Aus dem Titel Sein des Denkens geht hervor, dass Sein vornehmlich als Reflexionsbegriff angesehen wird, den zu denken bedeutet, ihn quasi dialektisch abzuarbeiten. So wie im Heideggerschen Diskurs die Frage nach dem Wesen der Wahrheit in die Frage nach der Wahrheit des Wesens mündet, so die Frage nach dem Denken des Seins in die Frage nach dem Sein des Denkens. Die hermeneutische Verklammerung von Sein und Erkennen, von Ontologie und Erkenntnistheorie, von menschlicher Subjektivität und eigenständiger Welt, Natur also, ist der Horizont, von dem her und auf den hin jeweils gefragt wird, wenn die Frage nach dem Geist, dem Menschen, der Welt, der Natur, auch nach Gott gestellt wird. Diese alles durch und übergreifende Verklammerung als systematischen Gegenstand der Philosophie zu denken, wie das Heidegger in den soeben erschienenen Beiträgen noch versucht hatte in der Thematisierung des mit Y geschriebenen Sein, ist bekanntlich gescheitert, eben weil es sich im Grunde um das alte metaphysische Programm handelte. Man kann, wie der eben verreiste Hans Köchler es vormals getan hat, zumal beim späten Heidegger diesen Horizont auch als reine Skepsis denken. Es handelt sich dann aber um eine Extrapolation, um eine Glättung der Brüche im heideggerschen Diskurs. Heidegger selbst versucht durchaus, die Inhomogenität des konkreten existenziellen Welterlebens philosophisch auf den Begriff zu bringen. Auch wenn es Tastungen sind, Holzwege, auf denen vorübergehend, aber eben keineswegs verlässlich und wirklich ortbar, das Heilige und das Göttliche sichtbar werden und damit auch die blassen Umrisse von künftigen Göttergestalten, die in freilich sehr vermittelter Weise mit heidnisch-antiken Gottesvorstellungen zu tun haben, aber ganz sicher nichts außer ein paar äußerlichen Konnotationen. Unablösbar von der Erde, dem Himmel und dem Sterblichen, in der vierfachen Dimensionalität des Gefährts. Es sind, auch wenn man sie ernst nimmt, Götter welthafter Immanenz. Meine eigene Heidegger-Lektüre führt mich zu der Ansicht, dass mit der Rede vom Gefährt eine poetische Metapher im Rang eines ontologischen Gesamtentwurfs formuliert wird, die, weil vorrational prägnant, im Sinne Cassirers, nicht mehr überholbar und hintergehbar ist und solange sie nicht geschichtlich stumpf geworden ist, keine Widerlegung zu fürchten braucht. Ich denke auch, dass es sich hier keineswegs um eine naive Remythisierung der Welt handelt, sondern um einen gegenüber antiker Mythologie und gegenüber der Aufklärung qualitativ neuen Diskurs. Die Vorstellung des Gefährts scheint mir die Fragen nach Selbstständigkeit versus Zusammenhang der Dinge, von Natur versus Mensch, Mensch versus Gott, selbst nach Immanenz versus Transzendenz zurückzulassen. Die von Heidegger hier weiterhin ins Spiel gebrachte, aus der Sprache der Mystik stammende Metapher des Reigens scheint mir überdies klarzustellen, dass es sich um einen dynamischen Prozess sowohl der Identität wie der Differenz all dieser Dichotomien handelt und dass jeder Part dieser Dichotomien einen relativen Erfahrungsbezug hat, der aber in seiner endlich kontingenten Ergreifung hier und jetzt durchaus konkrete Verbindlichkeit beanspruchen darf. Wenn auch freilich, und das ist wichtig, ja geradezu der springende Punkt, niemals auf Dauer. Diesen relativen, zeitlich endlichen Erfahrungsbezug entweder zu akzeptieren oder zu verwerfen, ist meines Erachtens eine Gretchenfrage dynamischer, kontrastatischer Ontologie. In dieser Frage geraten sich bekanntlich auch die Hegel-Forscher in die Haare, nämlich wie die absolute Vermittlung dann letztlich zu denken sei, ob die Eule der Minerva eine unantastbar vollendete Steinskulptur sei oder ein lebendiger Vogel, der sich auch abschießen lässt oder, um das Bild anders zu wenden, der nicht alle Mäuse fängt, die er im Visier hat. Leidlmeier wählt in aristotelisch-scholastischer Verpflichtung die statische Perspektive, das Out-Out. Der Hegelsche und auch Heideggersche Gedanke, dass Mensch und Natur, Mensch und Gott als gleichberechtigte, gleich ursprüngliche Korrelationsbegriffe aufzufassen seien, wird bei Leidlmeier als Subjektivierung und Anthropomorphisierung gedeutet und abgelehnt. Das konkrete, einzelne, individuelle, sowohl die uns begegnenden Weltdinge wie auch der persönliche, transzendente Gott würden, weil in einer reinen und abstrakten Allvermittlung aufgehoben, verschwinden. Aristotelische Substanzmetaphysik und christlicher Personalismus wenden sich hier gegen eine angeblich diffuse und abstrakte Alleinheit, die der Tradition von Neuplatonismus und Mystik zugeschrieben wird und als deren Aktualisierer Heidegger hier erscheint. Leidlmeier problematisiert in diesem Zusammenhang vor allem die These Heideggers, sowohl des Frühen wie des Späten, dass es Sein ohne Dasein nicht geben könne, beziehungsweise dass das Sein den Menschen brauche. Er spricht hier von einer Eliminierung der daseinsunabhängigen Realität. Dagegen scheint mir aber bei Heidegger, wie übrigens auch bei Hegel, lediglich eine Unterbetonung dieser Realitätsdimension vorzunehmen, keine Eliminierung. Wir bewegen uns hier freilich schon im Bereich jener ontologischen Grundentscheidungen, die weder logisch noch empirisch zu bestätigen oder zu widerlegen sind, auf denen sich aber jeweils ein funktionierendes Paradigma insgesamt der Realitätsauffassung und Bewertung aufbauen lässt. Dass Heideggers Konzeption, auch wenn man ihr mehr Konkretionsnähe zubilligt, als Leidlmeier es tut, keinen Platz für einen wirklich transzendenten Gott lässt, scheint mir einleuchtend. Seine Götter, sein ganz anderer, sein kommender Gott, bleiben Korrelationsgrößen für den Menschen, sie bleiben also in der Immanenz. Dass aber ein transzendenter Gott denn überhaupt als Realitätsgrund gedacht werden müsse und überdies, dass mit einer Transzendenz oder Nicht-Transzendenz der Weltdinge, der Natur, gegenüber der menschlichen Subjektivität notwendig parallel auch der transzendente Gott stehe und falle, kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Lediglich im Tolerieren einer ontologischen Grundentscheidung, die durch Übernahme einer alten, christlich-metaphysischen Tradition motiviert ist und im Durchdenken aktueller wissenschaftlicher Grundlagenprobleme wie denen der künstlichen Intelligenz erneut motiviert werden kann, scheint mir diese Heidegger-Kritik von Interesse. Zum Abschluss möchte ich bemerken, dass es mir im Rahmen... Bitte? Ja, es sind 5 Zeilen. Aber ich mache Schluss. Also zum Abschluss die Bemerkung, dass es mir jetzt natürlich nicht gelungen ist, den gedanklichen Aufbau und die Ausführung der Arbeit Leidlmeiers zureichend darzustellen, sowohl was immanente Fragen der Heidegger-Interpretation betrifft, als auch die spezielle Diskussion zur künstlichen Intelligenzforschung. Es ging mir nur darum, über ein Epitheorem dieses philosophischen Konzeptes zu reden, dessen originäre Verdienste in der wechselseitigen Erhellung zweier in der Diskussion bis vor kurzem hermetisch voneinander abgeschotteter Diskurse liegen, an dessen Horizont aber auch jenes theologische und kosmologische Thema angegangen wird, das im Mittelpunkt dieser gegenwärtigen Tagung steht. Danke. Allora, ringraziamo il professor Magreiter per il suo intervento. Vi comunico un altro piccolo cambiamento al programma. Ora daremo